Aufgabe 6. Hallo Mama, hier Babsi. Wir haben heute früher aus, weil es so heiß ist. Aber ich komme nicht gleich nach Hause. Wir gehen noch schwimmen. Carla, Kati, Kevin und ich. Wir gehen an die Isar. Du weißt schon, dort, wo wir am Wochenende mit Fati immer hingehen. Da ist das Wasser nicht so tief. Ich bin so um 5 Uhr zu Hause. Ist das okay? Ciao! Aufgabe 7. Hallo Frau Weber, hier spricht Carsten Fischer. Tut mir leid, aber ich kann heute leider nicht zur Nachhilfe kommen. Ich habe solche Zahnschmerzen und muss unbedingt zum Zahnarzt. Ich hoffe nur, dass es nicht so weh tut. Also, wenn ich zurück bin, rufe ich Sie wieder an. Dann können wir einen neuen Termin ausmachen. Können Sie vielleicht nächste Woche? Aufgabe 8. Hallo Marion, hier ist Kerstin. Ich bin schon unterwegs, aber ich habe mich verlaufen. Im Moment stehe ich in der Seehofstraße, Ecke Frankfurter Straße. Das ist doch ganz in deiner Nähe, oder? Ich weiß aber nicht, ob ich rechts oder links abbiegen soll. Kannst du mir helfen? Ruf mich doch bitte gleich zurück. Du hast ja meine Handynummer. Tschüss! Aufgabe 9. Hi Kevin, hier Mirjam. Ich warte auf dich. Wo bleibst du nur? Zu Hause habe ich dich schon angerufen. Nichts. Dein Handy ist abgeschaltet und du meldest dich nicht. Ich mache mir Sorgen. Was ist los? Hast du vergessen? Heute ist mein Geburtstag. Den wollten wir gemeinsam feiern. Bitte melde dich. Ich hoffe nur, dass nichts passiert ist. Ende Teil 2.